Aufnahme läuft. Okay, und willkommen zum Eresus Podcast, einem kleinen Podcast zu Webdesign und den neuesten Webstandards, News, Grafikdesign und so weiter. Wer das hier hört, dürfte eigentlich schon ein bisschen informiert sein. Also ich setze hier bei diesem Podcast ein bisschen schon was voraus. Also man sollte schon wissen, was ist HTML, was ist CSS, JavaScript vielleicht auch schon mal gehört haben. Also ich setze hier schon voraus, dass man schon ein bisschen vertraut ist mit den Technologien und werde dann einfach in die neuesten Webstandards eintauchen, alles erklären und lange darüber Diskussionen führen, was jetzt wirklich gut ist für das Web oder was schadet. Und Diskussionen führen ist eigentlich auch schon das richtige Stichwort, weil, wie man hören kann, bin ich, Florian Bircher, der Moderator derzeit, auch der einzige, der hier am Podcast teilnimmt. Das bedeutet, es gibt derzeit keinen weiteren Teilnehmer. Wer interessiert ist, sagt, er kennt sich ein bisschen mit dem Web aus, kann auch seine Meinung vertreten und ist über das Internet erreichbar, der kann mich einmal kontaktieren unter florian@blogfail.de oder sonstige Kontaktinformationen finden sich überall im Internet. Die Webseite von diesem Podcast findet sich auch blogfail.de/eresus. Und Eresus, für alle, die es wissen wollen, das ist eine Spinnengattung. Die rote Röhrenspinne heißt sie auf Deutsch. Und eigentlich habe ich diese Spinnenart ausgewählt, ist eigentlich völlig frei ausgewählt, weil sie eigentlich eine der schönsten Spinnen ist. Also könnt ihr mal googeln. Oder wenn ihr auf der Webseite seid, dann ist auch oben im Header ein großes Header-Foto, auf der eine Eresus abgebildet ist. Und ja, wieso Spinne? Natürlich Web. Ein Webcoder, also jemand, der HTML schreibt, der macht eigentlich nichts mehr als ein Netz weiterknüpfen. Und deshalb finde ich hier die Analogie zur Spinne relativ gut passend hier für so einen Web-Podcast, den Eresus-Podcast. Gut. Viel mehr gibt es hier eigentlich nicht zu sagen. Wirklich, ich würde mich freuen, wenn jemand mitmacht, der sich ein bisschen auskennt. Also ich setze hier nicht voraus, dass hier jemand seine ersten 3 CMS bereits erfolgreich programmiert und sonst was hat. Also ich bin hier wirklich offen und möchte nur eine kleine, nette Gesprächsrunde aufbauen. Ich werde auch, wenn sich keiner auf die Schnelle finden lässt, die nächsten paar Episoden auch ein bisschen selbst noch weiter podcasten. Aber ich hoffe dann doch, dass irgendwann ein paar Teammitglieder zusammenkommen, dass man ein bisschen über die News in Sachen Webdesign reden kann. Das soll auch ein relativ seltenes Format werden. Das bedeutet vielleicht einmal im Monat oder so. Das mag jetzt als großer Abstand klingen. Aber dann bekommt man auch immer so eine, sag ich mal, 1,5 bis 1 Stunden, vielleicht kann es ein bisschen auch länger dauern, Folge. Diese Folge wird natürlich nicht so lang dauern, das ist einfach nur ein kleines Intro, aber ohne Intro und ohne Outro, das muss noch alles kommen. Website ist auch gerade erst im Entstehen und die ganzen Accounts mit Twitter und so weiter müssen erst eingerichtet werden. Aber kommt alles und wie gesagt, ich hoffe, es kommt auch 1, 2 Teammitglieder, die ein bisschen mitquatschen wollen über das Neueste im Web. Und eigentlich will ich hier nur eine einfache, nette Sitzrunde, wo man sich dann ein bisschen zusammen trifft, auch nur digital. Also man muss hier nicht sich jetzt alles zusammen an denselben Tisch setzen. Das wird eher problematisch, da ich ja auch hier zum Beispiel in Norditalien lebe, wird es relativ schwierig sein, andere deutschsprachige Mitpodcaster zu finden. Aber hoffe ich mal, dass wir hier eine kleine Sitzrunde zusammenbekommen, ein bisschen über Webstandards, ein bisschen über Webtypografie, ein bisschen über CSS, HTML, die neuen Elemente in HTML und so weiter, also über vieles reden können. Und das Ganze soll eine kleine News-Show werden auch, also so ein bisschen wie aus dem Fernsehen eigentlich bekannt, so eine News-Show, aber mit Meinung. Also es ist mir wichtig, dass hier auch viel Meinung zum Einsatz kommt, dass hier viel geredet wird, persönliche Meinung, also nicht einfach nur, jetzt kann man, oder jetzt hat zum Beispiel, hat man die Möglichkeit mit Input Type Date einen Date-Picker direkt vom Browser zu bekommen und das sage ich einfach mal so und das ist dann so, sondern sollte man dann auch besprechen, ist dieser Date-Picker eigentlich gut, sollte man stattdessen vielleicht eher ein Framework wie jQuery, UI verwenden, weil das dann flexibler ist und sich auch mit CSS gestalten lässt und so weiter. Also ich möchte hier wirklich sehr meinungsintensive Diskussionen haben und man sollte sich dann einmal im Monat zusammensetzen. Keine Gesprächsrunde von, wie gesagt, halbe Stunde bis Stunde und einfach mal alles abquatschen. Das Zeug wird es dann später auf der Webseite blogfield.de/eresus, also E-R-E-S-U-S, eresus geben. Oder wie gesagt in iTunes und wo es sonst nicht auch noch alles Podcasts zum Abonnieren gibt. Dieser Podcast ist Audio only, das bedeutet, es gibt keinen Screencast, der mitläuft und auch kein Bild. Wir haben wirklich nur Ton hier. Wir ist gut, derzeit bin ich nur ich. Aber das ist eigentlich schon mal das ganze Konzept. Kleiner Webdesign-Podcast, wo man so über die Standards redet. Wenn sich jemand findet, ist super, dann kann man auch schon mal ein bisschen diskutieren. Kommt einfach mit mir in Kontakt. Ich bin da relativ freudig, wenn man ein bisschen was zu reden hat. Und da, ich wiederhole mich eh nur noch. Also, das ist eigentlich alles, was ich gesagt habe. Danke fürs Zuhören bis zu diesem Punkt. Wenn es euch interessiert und ihr möchtet gerne mitmachen, dann meldet euch florian@blogfield.de, steht nochmal überall in der Beschreibung. Oder wenn ihr einfach nur zuhören wollt, dann könnt ihr auf die Webseite gehen und den Feed abonnieren. Der Feed ist völlig kostenlos. Ihr könnt ihn in iTunes laden, in Instacast oder was ist nicht alles, Downcast, Pocketcaster, die ganzen Podcast-Catcher, die ihr so gerne habt, Miro oder auch einfach nur über das Webinterface. Genau, da könnte man auch nochmal reden in der nächsten Folge, wobei das ist eher so die 000-Folge, also wird noch nicht die erste Folge sein, aber dann so in der richtig ersten Folge könnte man dann auch mal darüber reden, wie man so einen Podcast einrichtet. Weiß nicht, ob das dann auch von Interesse ist, aber hat natürlich auch mit Web zu tun und mit Webentwicklung, denn wie einfach war es, ohne Flash vor ein paar Jahren noch einen Webplayer aufzubauen. Ja, so viel zu dem. Danke fürs Zuhören bis zu dieser Stelle. Wenn es euch gefällt, könnt ihr mal den Feed abonnieren. Wenn ihr mitmachen möchtet, wie gesagt, könnt ihr mich kontaktieren. Und danke fürs Zuhören bis hierher. Bis zum nächsten Mal zur Episode 1 und bis zum nächsten Mal. Tschüss.